Gedicht 42 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Zukunft schreibt mein Gestern erst ins Reine. Bei Gott, im Buch des Lebens, sagt ich einst. Und im Gefühl, mein Lebensengel stehe an meiner Seite und bekräftige dies Wort mit flehendem Blick vor Gottes Thron, wandt ich mich um und sah statt seiner dich, mit dem die Engel sind. Da hab ich rasch, nach so viel Leiden, endlich Trost empfangen und blühend Spross vor dir mein Pilgerstab von jungem Laube, Morgentau umperlt. Nach keiner Reinschrift meines alten Lebens frag ich jetzt mehr, lass die zerlesenen Blätter und schreib mir neu die Aufschrift meiner Zukunft, mein neuer Engel, hier nicht mehr erhofft. Ende von Gedicht 42.